Abschnitt 2 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 16. Die Entwicklung unserer Kenntnisse von Grönlands Inlandseis und die früheren Versuche, in dasselbe einzudringen. Teil 1. Nicht so sehr durch seine wild zerklüfteten Küsten, wie durch seine mit Eis angefüllten Fjorde und sein mit Schnee und Eis bedecktes Inland, nimmt Grönland eine Sonderstellung zwischen den Ländern auf der Oberfläche unserer Erdkugel ein. Trinkt man in den von Menschen bewohnten Teil, vom Außenlande nach innen zu, an den Fjorden entlang, so stößt man bald ein paar Kilometer von der Küste entfernt auf ein unabsehbares Schnee- und Eisfeld, unter welchem alles Land verschwindet und das den Gesichtskreis nach Osten zu, von Norden bis nach Süden beherrscht. Dies ist das Inlandseis, der größte Eisgletscher der nördlichen Halbkugel. Wie groß es ist, können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Ausdehnung aber mindestens 1 Million Quadratkilometer beträgt, wissen wir. Sowohl Eskimos wie Nordländer, alle machten an dem äußeren Rand desselben Halt. Und zu allen Zeiten hat über dem Inlande ein Schleier gelegen, den niemand ganz zu lüften vermochte und hinter dem die wildesten Fantasien ihr Spiel treiben konnten. Denn gleich wie alles, das in Finsternis gehüllt ist, hat auch Grönlands Inland eine eigenartige Anziehungskraft auf den Geist des Menschen ausgeübt. Die Eskimos sind, so viel wir wissen, die ersten Menschen, die nach Grönland gekommen sind. Folglich sind sie auch die ersten, welche eine Bekanntschaft mit dem grönländischen Inlandseis gemacht haben. Wie lange dies her sein mag, ahnen wir nicht. Wir wissen es nicht einmal ungefähr, denn die Annahme, dass die Eskimos erst vor 1000 Jahren nach Grönland gekommen sein sollen, ist, wie in einem späteren Kapitel nachgewiesen werden wird, meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlich. Die Eskimos kamen aus Ländern, die an der westlichen Seite der Baffinsbucht und der Davisstraße gelegen und die nicht mit Inlandseis bedeckt, sondern teilweise bis ins Innere bewohnt waren. In Grönland entdeckten sie gar bald, dass überall nach innen zu das Eis ihnen hemmend entgegentrat. Dies hat sie sicher von allen Versuchen, weiter in das Land einzudringen, abgehalten. Es hinderte sie jedoch nicht, den Schauplatz für die vielen Erzählungen über das Zusammentreffen und den Verkehr mit Völkern, welche im Innern der früher von ihnen bewohnten Länder hausten, dorthin zu verlegen. Diese Völker sind wahrscheinlich zum größten Teil Indianer von den nördlichen Küsten des nordamerikanischen Festlandes gewesen. Und in der Sagenwelt der grönländischen Eskimos haben sie dann das Innere Grönlands als Inlandsmenschen bevölkert, denen gewisse übernatürliche Kräfte zuerteilt waren. In gleicher Weise sind wahrscheinlich auch die Sagen von den Wanderungen quer über das Inlandseis entstanden, falls man denselben überhaupt einen historischen Ausgangspunkt geben will. Es sind dies Wanderungen, die in kleineren, westlich gelegenen, von den Eskimos bewohnten Ländern ausgeführt worden sind. Eine bestimmte Vorstellung von dem Innern scheinen die Eskimos sich nicht gebildet zu haben. In den Gegenden, in denen es Rentiere gibt, kamen sie auf ihren Rentierjagden häufig mit dem äußeren Rand des Inlandseises in Berührung und wagten sich wohl zuweilen auch eine Strecke über denselben hinaus bis zu den Nunataks, auf denen die Rentiere ihre Zuflucht zu suchen pflegen. Sie erblickten hier überall nach innen zu, soweit das Auge reichte, Eis und Schnee. Da ist es denn nicht unwahrscheinlich, dass sie sich das Ganze auf gleiche Weise bedeckt vorgestellt haben. Die Norweger, die vor ungefähr 900 Jahren nach Grönland kamen und die West- und die Südküste wahrscheinlich bis zum 15. Jahrhundert bewohnten, scheinen sich sehr bald eine verhältnismäßig richtige Auffassung von dem Lande und dem Inlandseise gebildet zu haben, wie man aus der Erwähnung desselben im Königsspiegel ersehen kann. Die Stelle lautet in der Übersetzung folgendermaßen. Zitat: Wenn du aber fragst, ob das Land frei von Eis ist oder nicht, oder ob es mit Eis bedeckt ist wie das Meer, so sollst du wissen, dass es einen kleinen Teil des Landes gibt, der frei von Eis ist, dass aber all das Übrige mit Eis bedeckt ist, weswegen man auch nicht weiß, ob das Land groß ist oder klein. Sintemalen alle Gebirgsstrecken und alle Täler mit Eis bedeckt sind, so dass man nirgends eine Öffnung findet, aber es ist doch anzunehmen, dass es Öffnungen geben muss, entweder in den Tälern, die zwischen Bergen liegen, oder am Strande entlang, durch welche Öffnungen die Tiere sich hindurchfinden können, denn die Tiere können nicht aus anderen Ländern dorthin laufen, ohne eine Öffnung im Eise oder freies Land zu finden. Aber oft haben Leute es versucht, auf das Land zu gehen, auf die Berge, welche die höchsten sind, an verschiedenen Stellen, um sich umzusehen und um zu erfahren, ob sie Land finden könnten, das frei von Eis und das bewohnbar sei. Und haben sie es nirgends gefunden, ausgenommen dort, wo jetzt Leute wohnen. Und das ist sehr wenig vom Rande des Meeres entfernt. Zitat Ende. Diese Beschreibung gibt ein so richtiges Bild, dass wir bis in die allerneueste Zeit kaum ein besseres zu geben vermochten. Aber die alten norwegischen Kolonien in Grönland verfielen, siehe Kapitel 10, und starben aus. Der Seeweg dorthin geriet in Vergessenheit. Und damit verlor man auch die Kenntnisse, die bis dahin gesammelt waren. So lässt es sich dann erklären, dass wir im 17. Jahrhundert wieder auf die vollständigste Unwissenheit in Bezug auf das Land stoßen. Man legte Sunde, Frobisherstrædet, und den Beresund quer durch dasselbe. Ja, auf einer Karte des Kartografen Meyer aus der Mitte des Jahrhunderts wurde es sogar in eine Unmenge von Inseln zerstückelt, die dicht mit Wald bewachsen sein sollten. Zitat, wie in der Gegend von Bergen in Norwegen. Zitat Ende. Nachdem Hans Egede, wie bereits erwähnt, im Jahre 1721 nach Grönland kam und die neuere Kolonisation ihren Anfang nahm, erweiterte sich die Kenntnis der äußeren, nahe am Meer gelegenen Teile des Landes bald wieder. Über das Innere scheinen jedoch, wenigstens in Europa, noch lange Zeit hindurch höchst merkwürdige Begriffe geherrscht zu haben. Es währte indes nicht lange, bis man sich mit dem Gedanken beschäftigte, die östlichen Kolonien, Klammern Österbükten, die man an der Ostküste vermutete, siehe Kapitel 10, quer durch das Land zu erreichen. Schon im Jahre 1723 erhielt Egede von dem Direktor der in Bergen ansässigen Kompanie, die an der Spitze des grönländischen Unternehmens stand, ein Schreiben, in welchem es unter anderem heißt, Zitat, falls es nicht bereits geschehen ist, erscheint es uns ratsam, dass 8 Mann kommandiert werden, die über das Land marschieren können. Denn nach der Karte scheint es, dass die Breite nur 12 bis 16 Meilen beträgt, dort, wo es am schmalsten ist, um, wenn möglich, auf die andere Seite zu gelangen, wo die alten Kolonien gewesen sind, und unterwegs nach Wäldern zu inquirieren. Geschieht nun aber dies, so da wir gerne sehen würden, da müsste dieser Vorschlag zur ersten Sommerszeit ausgeführt werden. Demnächst müsste die Mannschaft jeder mit seinem Ränzel, mit Proviant sowie mit einem Gewehr ausgerüstet werden. Desgleichen mit einem Kompass, auf das sie ihren Weg wieder nach Hause finden können. Und drittens hat sich die auskommandierte Mannschaft der größten Vorsicht zu befleißigen, sowohl in Bezug auf die Überfälle der Wilden, falls sie solche unterwegs antreffen sollten, wie auch in Bezug auf das Observieren aller Dinge. Ja, wo sie passieren, müssen sie an den höchsten Stellen Merkzeichen errichten, die ihnen jetzt und später als Wegweiser dienen können. Zitat Ende. Fußnote. Aus dem Brief des Direktors an den Rat in Grönland, Bergen, den 19. April 1723. Die angeführte Stelle ist P. Eberliens Artikel im Archiv für Mathematik und Naturwissenschaft Christiane 1890 entnommen. Ende der Fußnote. Dies ist ein ganz amüsantes Beispiel, wozu eine Kolonialpolitik führen kann, die von einem Geographen im Lehnstuhl betrieben wird. Egede besaß indessen Verstand genug, um zu erwidern, dass er in Bezug auf diese Untersuchung keine Möglichkeit sehe, Zitat, solche mit Erfolg auszuführen. Auf die Karten sei kein Verlass, sintemalen ich, fährt er fort, in der Zirkumferenz, in der ich bis dahin gereist habe, so viele Unrichtigkeiten daran finde, Zitat Ende. Auch, meint er, würde, Zitat, der beabsichtigte Marsch wegen der hohen Felsen und der anzutreffenden Schnee und Eisberge und anderer unwegsamer Strecken ganz beschwerlich fallen. Zitat Ende. Fußnote. Egedes Antwortschreiben, 31. Juli 1723. Beide Briefe befinden sich im Reichsarchiv zu Kopenhagen, Grönlandske Daseins, intakt og utgift for Klaringer, 1721 bis 25. Ende der Fußnote. Allmählich, als man mehr herumreiste und mehr von der Natur sah, gleichzeitig auch besser verstehen lernte, was die Eingeborenen zu berichten hatten, eigneten die Europäer, die in Grönland wohnten, sich bald eine richtige Auffassung von dem Innern des Landes an. Bereits wenige Jahre später, 1727, ersieht man aus einem Brief aus Gotthard, dass man die Auffassung hatte, Zitat, dass sich von dem Rücken oder der Mitte des Landes aus nach Süden und Norden zu eine schreckliche Eisfläche oder ein mit Eis bedecktes Gebirge erstreckt. Zitat Ende. Fußnote. Von Assistent Fersler, 1727, Reichsarchiv, Kopenhagen, 1727. Grönländische Expedition, 1728 bis 33, Ende der Fußnote. Als höchst eigentümlich kann hervorgehoben werden, dass schon im darauffolgenden Jahr, 1728, der Gedanke auftauchte, der erst im Jahre 1888 zur Wirklichkeit werden sollte, nämlich, Zitat, dass einige junge, kräftige Norweger, die gewöhnt waren, im Winter in den Bergen auf Schneeschuhen zu laufen, einen guten Teil des Landes nach allen Seiten rekognoszieren sollten. Zitat Ende. Wenn man hieraus ersieht, welch eine verhältnismäßig vernünftige Auffassung man stellenweise von dem Lande hatte, so muss es im höchsten Grade überraschend erscheinen, dass im Jahre 1728 an den ersten und einzigen Gouverneur von Grönland, Major Claus Innewold Paas, der Befehl erging, Zitat, dass er keinen Fleiß und keine Mühe sparen, sich auch weder durch Gefahren noch Beschwerden abschrecken lassen solle, auf alle erdenkliche Weise und auf irgendeinem Wege in die erwähnte östliche Kolonie Österbygden zu gelangen, um zu erfahren, ob sich dort noch Nachkommen der alten Norweger befänden, welche Sprache selbige redeten, ob sie noch Christen seien oder ob sie Heiden geworden, sowie welche Obrigkeit und Lebensweise unter ihnen herrsche. Ferner sollte Paas, Zitat, richtig vermerken, unter anderem, Zitat, wie das Land beschaffen sei, ob sich dort Wald, Wiesen, Steinkohlen, Mineralien oder dergleichen befänden, ob es dort Pferde, Vieh oder andere dem Menschen dienliche Kreaturen gebe. Fußnote aus Frederik IV. Instruktionen an Major Paas, abgedruckt in den Mitteilungen über Grönland, Heft 9, Seite 30 bis 31, Jugendhaven, 1889, Ende der Fußnote. Zum Nutzen und Frommen dieser Expedition wurden von Dänemark ausgesandt 11 Pferde, ein Kapitän, ein Leutnant. Als Gemeine sollte Paas die, Zitat, Entrepidesten der Guthaber Garnison, Zitat Ende, auswählen. Dass diese Expedition, welche die erste und in ihrer Anlage gleichzeitig die großartigste aller derjenigen ist, die ausgegangen sind, um das Innere Grönlands zu erforschen, in der Form, in der sie ursprünglich geplant wurde, zu keinem Resultat gelangen konnte, liegt auf der Hand. Die Pferde starben teils unterwegs, teils in Gotthard. Und man wird gar bald zu der Einsicht gelangt sein, dass es keine so ganz einfache Sache sei, quer durch das Land zu reiten. Fußnote: Es ist dies das erste Mal, dass Pferde nach Grönland gesandt worden sind. Ende der Fußnote. Nichtsdestoweniger unternahm Paas im darauffolgenden Jahr eine Entdeckungsreise bis an das Inlandseis. Zitat: Am 25. April 1729 um 12 Uhr ging der Kommandeur mit Leutnant Richard und Assistent Jens Jort sowie 5 Gemeinen im Namen des Herrn zu See und hisste die Segel unter Sturm und Schneegestöber. Zitat Ende. Fußnote: Journal geführt bei Gotthard, abgedruckt im Tilskur, Jahrgang 6, Seite 483 bis 484, Kjövenhavn, 1889, Ende der Fußnote. Sie segelten weit in den Amiralik-Fjord hinein, ungefähr 10 Meilen, worauf ich, schreibt Paas, Zitat, gegen Bezahlung 2 der dort ansässigen Landsleute mitnahm, um uns den Weg zu zeigen, Zitat Ende. Fußnote: Dies sowie die folgenden Zitate von Paas Reisen sind seinem Rapport an den König entnommen, der in Peter Eberliens Artikel im Tilskua, Jahrgang 6, Seite 485 bis 488, Kjövenhagen, 1889 abgedruckt ist. Ende der Fußnote. Es ist ein ganz eigentümliches Zusammentreffen, dass diese erste Expedition den Versuch machte, durch genau dieselbe Gegend auf das Inlandseis zu gelangen, wo die letzte Expedition herauskam. Über diese Eiswanderung berichtet Paas in seinem Rapport an den König mit folgenden Worten. Zitat: Nachdem wir 2 Tage marschiert hatten, gelangten wir am 3. gegen Mittag unter den Eisberg. Als wir aber einige Stunden mit großer Lebensgefahr bergan vorgerückt waren, wurden wir im weiteren Vordringen durch die vorhandenen großen Klüfte gehemmt. Zitat Ende. Hier folgt eine Beschreibung derselben. Zitat: Da wir sahen, dass jegliches Vorwärtsdringen unmöglich war, setzten wir uns auf das Eis nieder, feuerten nach dänischer Weise 9 Schüsse aus unseren Gewehren ab und tranken mit einem Glase Branntwein auf das Wohl unseres allergnädigsten Königs an einem Ort, an welchem dasselbe noch niemals getrunken wurde, welche Ehre auch dem Eisberg bis dahin niemals widerfahren ist. Nachdem wir eine Stunde gesessen und uns ausgeruht hatten, kehrten wir wieder zurück. Zitat Ende. Als das, Zitat, remarkabelste, das zu sehen war, Zitat Ende, führt Paas in erster Linie große Steine, die, Zitat, die oben auf dem Eise lagen, Zitat Ende. Diese, meinte er, müssten, Zitat, absolut durch heftige Winde und Wetter herbeigeführt sein, wie sie dort in unglaublichem Maße herrschen, denn das Eisgebirge ist anzusehen, als wenn man in das wilde Meer hineinschaut, wo kein Land zu sehen ist, so ist auch hier nichts zu sehen als Himmel und das blanke Eis. Ferner war das Eis, auf dem wir gingen, scharfkantig wie der weiße Zuckerkandis, so dass man, wenn man über das Eis vordringen will, eiserne Sohlen unter den Schuhen haben müsste, so schlimm war es, auf dem Eise zu gehen. Zitat Ende. Dies ist das Wichtigste von dem, was Paas selber über seine Taten und Beobachtungen auf dem Eisberge berichtet. Hieraus ist zu ersehen, dass die Resultate der Expedition in keinem passenden Verhältnis zu den großartigen Vorbereitungen stehen. Wunderbar mag es erscheinen, dass Paas, der nicht weit von dem Ort, an dem wir herunterkamen, auf dem Eise gewesen sein muss, keine Stelle fand, wo er, falls ihm sehr daran gelegen gewesen wäre, weiter hätte vordringen können. Am 7. Mai langte man wieder in Gortab an, nach der, Zitat, fatalen und sehr beschwerlichen Reise, Zitat Ende. Ganz ohne Bedeutung ist diese erste Expedition aber doch nicht gewesen, denn wenn sie auch nicht in irgendwelchem erheblichen Maße die Anschauungen über das Innere des Landes in der Nähe der Kolonie hat verändern können, da man dort schon vorher durch die Grönländer ganz gute Berichte darüber erhalten hat, so ist dies im Heimatlande doch sicher der Fall gewesen. Es währte bis zum Jahre 1878, ehe der dänische Staat abermals eine Expedition nach dem grönländischen Inlandseise entsandte. Im dritten Kapitel, Seite 128, ist bereits erwähnt worden, was in dem 1746 erschienenen Buch »Nachrichten von Island, Grönland und der Straße Davis« von einem Versuch erzählt wird, der darauf hinausging, in das Innere des Landes einzudringen. Zitat, und zwar vermittels der langen Fußbretter, deren sich die Lappen und andere auf ihren Winterzügen bedienen. Zitat Ende. Fußnote. Es war mir nicht möglich, dies Buch zu Gesicht zu bekommen. Die hier angeführte Stelle ist Kapitän J.A.D. Jensens Buch über das Inlandseis in Grönland und so weiter, Kjörvenhaven, 888, Seite 34, Anmerkung, entnommen. Ende der Fußnote. Dieser Bericht ist nicht allein wegen der Erwähnung der Schneeschuhe von Interesse, sondern auch deswegen, dass es das einzige Mal ist, dass des Verlustes von Menschenleben bei den Expeditionen auf das Inlandseis Erwähnung geschieht. Die erste ein wenig längere Wanderung über ein Stück des Inlandseises, von der wir wissen, wurde im Jahre 1751 von dem Kaufmann Lars Dahlager unternommen, der ein wenig nördlich von Frederikshaab, wo er ansässig war, zwei Nunataks besuchte, die eine oder zwei Meilen vom Rande des Inlandseises auf der Südseite von Frederikshaabs Eisblink belegen waren. Diesen Ausflug hat er am Schlusse seines Buches beschrieben, dessen Titel lautet »Grönländische Relationen und so weiter zusammengestellt in der Frederikshaab-Kolonie in Grönland anno 1752«. Ende August hatte Dahlager die Reise landeinwärts südlich von Frederikshaab Eisblink aus angetreten. »Mein Zweck war es«, sagt er, Zitat, »mich nach Kräften zu divertieren und nebenbei ein wenig zu schießen«, Zitat Ende. Aber er kam bald auf andere Gedanken, Zitat, »bei dieser Gelegenheit resolvierte ich gar bald, eine Reise nach der östlichen Kolonie Österbükten über die Eisberge zu machen, von wegen der neuen Entdeckung, die ein Grönländer im verflossenen Juli-Monat gemacht hatte, welcher so hoch oben auf Jagd gewesen war, dass er deutlich die alten kablonakischen Berge auf der Ostseite sehen konnte.« Fußnote. Kablunak, oder richtiger Kavdlunak, bedeutet auf Grönländisch Europäer, wird jedoch fast ausschließlich für Dänen angewandt. Ende der Fußnote. Dies brachte mich derartig in Bewegung, dass ich wenigstens, wie Weiland Moses, Lust hatte, das Land zu sehen. Ich nahm den vorhin erwähnten Mann, seine Tochter sowie drei junge Grönländer mit. Wir traten dann unsere Reise an, nachdem wir vorher tief in einen Fjord am südlichen Ende des Eisgletschers hineingeraten waren. Zitat Ende. Dahlager hat sich scheinbar wie alle seine Zeitgenossen stark für das Auffinden der alten norwegischen Kolonie Österbygden interessiert, die man noch nicht gefunden zu haben glaubte und von der man allgemein annahm, dass sie an der Ostküste Grönlands gelegen haben müsse. Man verließ den Fjord am 2. September 1751. Am 3. September erreichte man den Rand des Inlandseises und am 4. gegen Morgen begaben wir uns, schreibt Dahlager, Zitat, auf das Eis, um den ersten Berggipfel zu erreichen, bis zu welchem wir ungefähr eine Meile hatten. Der Weg dorthin war gerade so schlicht und eben wie auf den Straßen in Kopenhagen, Der einzige Unterschied schien mir darin zu bestehen, dass es hier etwas glatter war. Dagegen hatte man aber nicht nötig, nach den Seiten auszuweichen und im Schmutz zu warten, aus Furcht von den Pferden mit Wagen des Postmeisters übergefahren zu werden. Zitat Ende. Am nächsten Morgen zog man weiter nach dem obersten Berge auf dem Eisfelde, dem Umertlock, der auch ungefähr eine Meile entfernt lag, zu dem der Weg aber sehr uneben war, voller Spalten und Risse, so dass die Wanderung 7 Stunden in Anspruch nahm. Fußnote: Welcher Nunatak dieser Umertlock gewesen ist, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, da auf der südlichen Seite von Frederikshaab mehrere Nunataks im Inlandseise liegen und keiner von ihnen, so viel mir bekannt ist, jetzt von den Grönländern so genannt wird. Soweit ich Dalagers Bericht verstehe, hat er erst einen Nunatak besucht und dann am nächsten Tage seine Wanderung landeinwärts nach einem anderen, dem, Zitat, obersten Berge auf dem Eisfelde, Zitat Ende, möglicherweise dem nördlichsten, fortgesetzt. Es erscheint mir daher nicht sehr wahrscheinlich, dass dieser Berg, Amertlok, derselbe Nunatak der Nasa-Usag ist, der im Jahre 1878 von Kapitän J.A.D. Jensen und seiner Expedition besucht wurde, wie letzterer anzunehmen scheint. Siehe sein vorhin erwähntes Buch über das Inlandseis in Grönland, Seite 24. Siehe auch seinen Bericht Mitteilungen über Grönland, Band 1, Seite 48. Zwischen dem Nasa-Usag und dem Rande des Inlandseises liegt kein Nunatak. Auch beträgt die Entfernung von diesem keine Meile. Ende der Fußnote. Von dem Gipfel dieses Berges hatte man eine weite Aussicht über das Eis und in der Ferne über dem Eisrand im Nordosten wurden einige Berggipfel sichtbar. Diese hielt Dalager für die Berge auf der Ostküste Grönlands, wie unten näher erklärt werden wird, stellte es sich aber später heraus, dass es Nunataks waren, die nur wenige Meilen von dem westlichen Rande des Inlandseises entfernt lagen. In Klammern Jensens Nunataks. Als wir auf dem Gipfel des Berges angelangt waren, sagt er, Zitat, verfielen wir in Verwunderung über den großartigen Prospekt nach allen Seiten hin, namentlich über das weitläufige Eisgebirge am Lande entlang und quer hinüber bis nach Österbügden, dessen Berge ebenso wie diese mit Schnee bedeckt waren. Zitat Ende. Auf diesem Gipfel blieb man bis um 7 Uhr des Abends. Dann schloss Dalager, Zitat, mit einer Rede an die Grönländer, die von den ehemaligen Bewohnern von Österbügden von ihrem leiblichen wie geistigen Wohlergehen handelte. Zitat Ende. Zitat, indessen ging die Sonne unter, weshalb wir uns eine Strecke bergab begaben und uns schlafen legten. Zitat Ende. Dalager wäre gern weiter landeinwärts gedrungen, sah sich aber aus mancherlei Ursachen genötigt, auf die Heimreise bedacht zu sein. Zitat, einer der wichtigsten Gründe war, dass wir so gut wie barfuß gingen. Denn obwohl ein jeder von uns für die Reise mit 2 Paar guten Stiefeln versehen war, so waren sie doch schon jetzt infolge der Schärfe des Eises und der Steine fast völlig verschlissen. Und da die eigens von uns mitgenommene Jungfer zum großen Unglück ihre Nähnadeln verloren hatte, konnten wir nichts flicken, weswegen wir sehr bestürzt waren. Doch trösteten wir einander mit Gelächter, wenn wir die nackten Zehen aus den Stiefeln herauskriechen sahen. Zitat Ende. Am folgenden Tage, in Klammer den 6., traten sie deswegen den Heimweg an und am 8. September gegen Abend erreichten sie den Zeltplatz unten am Fjord. Und, schließt Dalager, kann ich nicht unterlassen, hier zu melden, mit welch sonderlichem Appetit ich an dem Abend eine ganze Flasche portugiesischen Wein leerte, worauf ich bis um die Mittagsstunde des nächsten Tages schlief. Zitat Ende. Dalager gibt eine Beschreibung von dem, was er da drinnen erblickt. Hierin äußert er weit weniger Furcht, über das Inlandseis zu gehen, als viele seiner Nachfolger bis in die spätesten Zeiten der Vorzeiten. Er sagt unter anderem, Zitat, um im Übrigen meine Ansicht über die große Eisfläche Ausdruck zu geben, die uns verhindert, mit Österbügden in Kommunikation zu stehen, so glaube ich, dass es in Bezug auf die Wege praktikabel ist. Sintemalen es mir erscheint, als seien die Eisberge lange nicht so gefährlich, wie man sie verschrien hat, und auch die Spalten nicht so tief, wie man behauptet. Zitat Ende und so weiter. Aus anderen Gründen hält er es indessen für eine Unmöglichkeit, so sagt er weiterhin, Zitat, aber trotzdem bleibt es doch impraktikabel, auf einer solchen Reise zu reüssieren. Aus den Gründen nämlich, dass man nicht so viel Mundportion mit sich schleppen kann, als wie man zu einer solchen Reise billig bedarf, demnächst die unerträgliche harte Kälte. Ich halte es für fast ganz unmöglich, dass irgendeine lebende Kreatur respirieren kann, wenn sie gezwungen ist, viele Nächte auf dem Eisfelde zu kampieren. Zitat Ende und so weiter. Hier folgt eine ganz merkwürdige Beschreibung der Kälte, die so groß war, dass, obwohl sie alle gut gekleidet waren und keiner von ihnen gerade ein Weichling war, Zitat, trotzdem die Glieder sich gleichsam zusammenzogen, Zitat Ende, sobald sie sich eine Stunde auf dem Berge niederließen oder niederlegten. Zitat, ich für meinen Teil hatte als Unterbekleidung zwei gute Jacken und darüber einen Rentierpelz. Des Nachts wickelte ich mich in einen schönen, doppelt gefütterten Mantel und steckte die Füße in einen Sack von Bärenfell. Aber doch war dies alles nicht imstande, mich warm zu halten. Ich kann sagen, dass in den vielen harten Winternächten, die ich in Grönland auf dem Felde kampiert habe, mich niemals die Kälte so inkommodiert hat wie in diesen ersten Septembernächten. Zitat Ende. Diese bis dahin wenig beachtete Beschreibung teilt uns deutlich genug die ersten uns bekannten Beobachtungen der starken Kälte mit, welche durch die Ausstrahlung verursacht wird und die wir in demselben Monat auf dem Inlandseise antrafen. Nach Dalager und bis weit in unser Jahrhundert hinein wissen wir nur von wenigen Europäern, die das Inlandeis besucht oder betreten haben. Einiger dieser wenigen ist der im vorigen Jahrhundert lebende grönländische Naturforscher, der Priester Fabricius, von dessen Hand wir eine Abhandlung über die Eisverhältnisse in Grönland besitzen. Fußnote: O. Fabricius über das Treibeis in den nördlichen Gewässern, vornehmlich in der Davisstraße, 1784, Dansk-Svit.Selsk.Skrifter, 1788, 365 bis 84, Ende der Fußnote. Diese ist nach verschiedenen Seiten hin merkwürdig für die damalige Zeit und gibt einen ganz guten Begriff von den Eisbildungen in Grönland. Es geht daraus hervor, dass Fabricius das Inlandseis besucht haben und auf demselben gewesen sein muss. Der deutsche Mineralog Giesecke hat während seiner achtjährigen Reise in Grönland, 1806 bis 13, mehrmals Veranlassung, den Rand des Inlandseises zu besuchen. Eine Auffassung von der wissenschaftlichen Bedeutung des Inlandseises hatte er indessen ebenso wenig wie andere Geologen seiner Zeit und folglich trug er nichts von Bedeutung zur Förderung der Kenntnis desselben bei. Er machte dagegen seinen Eindrücken Luft in begeisterten Worten über die wilde Schönheit dieser Eisregion. Von einem Besuch des Eisgletschers bei Korok oder wie er ihn nennt, Korosuak, in der Nähe von Julianehaab, erzählt er, dass er, nachdem er ungefähr eine halbe Meile, Zitat, auf dieser Polarbrücke, Zitat Ende, zurückgelegt hatte, durch eine tiefe Spalte gehemmt wurde. Zitat, ich legte mich auf den Magen und ließ einen 100 Fuß langen Faden, an dessen Ende ich einen Stein befestigt hatte, in die Eisschlucht hinabgleiten, ohne jedoch den Grund damit zu erreichen. Dann verließ ich diese gefährliche Promenade, von der ich mir keine Ausbeute für meine Zwecke versprechen konnte. Zitat Ende. Fußnote: Giesekes mineralogische Reise in Grönland von F. Jonstrup, Kjöbenhavn, 1878, Seite 173. Ende der Fußnote. Nun verstreicht eine lange Zeit, in welcher das Innere Grönlands alles Interesse verloren zu haben scheint. Es war ja nun einmal festgestellt, dass man Österbügden auf alle Fälle nicht am leichtesten auf diesem Wege erreichen konnte und dass von dem Inneren schwerlich Reichtümer zu erwarten waren. Die Vorstellungen, die man von dem Inlandseise hatte, scheinen indessen keineswegs klar gewesen zu sein. Die sonderbarsten Fantasien wucherten üppig und Einzelne glaubten, dass sich hinter der Eismauer fruchtbare Gefilde erstreckten, von denen die Rentiere kämen und wohin sie sich zurückzögen. In der Mitte dieses Jahrhunderts wurde dann durch die Arbeit eines Mannes eine neue Zeit für unsere Kenntnis des grönländischen Inlandseises eingeleitet. Dieser Mann war Dr. H. Rink. Durch eine Reihe gründlicher Arbeiten, welche die Früchte vieljähriger Reisen und Untersuchungen in Grönland waren, wo er sich längere Zeit teils als Naturforscher, teils als Koloniedirektor und teils als Inspektor aufhielt, leitete Dr. Rink die Aufmerksamkeit der Gelehrtenwelt auf Grönlands mächtiges Eisfeld, und man machte die Entdeckung, dass es von ebenso hoher Bedeutung für die wissenschaftliche Welt war, wie man es früher für arm und interesselos gehalten hatte. Rink wies nach, welche Mächtigkeit diese Eisdecke haben müsse und welche enormen Eismassen jährlich von Grönland entsandt würden, da dies das einzige Land auf der nördlichen Halbkugel ist, auf dem größere Eisberge ihren Ursprung haben. Er hat später ausgerechnet, dass aus jedem der größeren Eisfjorde jährlich mehr als 1.000 Millionen Kubikellen Eis ins Meer hinausgeführt werden. Es war gleichsam eine ganz neue Welt, die durch diese Abhandlungen über das Inlandseis und seine Wirkungen der Wissenschaft entschlossen wurde. Freilich hatten schon mehrere Naturforscher darunter der bekannte Louis Agassiz, die Vermutung aufgestellt, dass möglicherweise erstmals große Flächen Inlandseis existiert haben. Hier aber handelte es sich um ein noch jetzt vorhandenes Inlandseis und es wurde den Geologen klar, dass große Teile von Europa und Amerika einstmals, sowie Grönland, jetzt mit Eis bedeckt gewesen sein müssen und dass hiervon die vielen Streifen und Furchen herrühren, die wir in den Felsen finden, die vielen Moränen und die vielen erratischen Blöcke, die über ganz Nordeuropa oft an den überraschendsten Orten zerstreut liegen. Die Lehre von der großen Eiszeit entwickelte sich und für die Geologie brach eine neue Zeit an. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Dezember 2024.